Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Näcklein bestellt, schlupf unter die Deck. Morgen früh, du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Guten Abend, gute Nacht, von nun selig und süß, schau im Traums Paradies. Schlaf nun selig und süß, schau im Traums Paradies. Guten Abend.